Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 4. Hallo, hallo, hallo und einen guten Morgen. Ich sagte, dass ich ein bisschen mehr über Vers 4 reden muss. Paulus sagt, dass er keine überzeugenden Argumente haben will, sondern euch die allmächtige Kraft von Gottes heiligem Geist beweisen. Wir wissen, und ich hoffe, dass du das mittlerweile auch verstehst, dass es der Heilige Geist ist, der die Kraft des Übernatürlichen freisetzt. Viele Menschen versuchen, eine Manifestation des Übernatürlichen zu erreichen, haben aber keine enge Beziehung zum Heiligen Geist. Das funktioniert nicht. Ich habe einen unglaublich einfachen Schlüssel entdeckt. Jesus sagte, kurz bevor er die Erde verließ, als er in Johannes 14, 15 und 16 zu den Jüngern über den Heiligen Geist redete, dass der Heilige Geist, ich fasse es kurz zusammen, dass der Heilige Geist niemals auf sich selbst, sondern immer auf Jesus verweisen wird. Wenn du also ein nettes Evangelium predigen willst, das sehr schön präsentiert wird, aber nicht auf Jesus verweist, wird der Heilige Geist das nicht unterstützen. Der Heilige Geist wird deine schönen und klugen Worte nicht unterstützen. Er wird Jesus bestätigen. Deshalb war sich Paulus der Kraft des Heiligen Geistes so sicher, denn seine Botschaft war Jesus. Sobald also Jesus im Mittelpunkt steht, kannst du darauf vertrauen, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Und deshalb, Leute, Jesus, Jesus und nochmals Jesus, und dann könnt ihr auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wird der Heilige Geist Spaß daran haben, seine Kraft zu manifestieren. Schau, Vers 5. Denn Gott hat gewollt, dass euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf dem Vertrauen in seine allmächtige Kraft. Du siehst, die Kraft Gottes kann nur durch Jesus freigesetzt werden. Ich sage dir auch warum. Weil du dich ohne Jesus gar nicht an Gott wenden kannst. Wie sollst du also zu Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte deine Kraft sehen, es sei denn, es geschieht durch Jesus. Du kannst die ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende durchlesen und du wirst feststellen, dass du um Jesus nicht herumkommst. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem unser ganzes Vertrauen in seiner mächtigen Kraft liegt. Und seine mächtige Kraft wird durch Jesus freigesetzt. Gehen wir zu Vers 6. Es gibt aber eine Weisheit, von der wir ständig sprechen, wenn wir zu den geistlich Reiferen gehören. Zuerst sagt er also, dass er nicht mit Worten der Weisheit kommt, und dann sagt er, dass es eine Weisheit gibt. Ich liebe es, wie er in diesem Kapitel immer wieder dieses Paradox aufgreift. Die Weisheit des Menschen ist eine Torheit für Gott, aber die Weisheit Gottes ist eine Torheit für den Menschen. Und er sagt, dass nur geistlich reife Menschen die wahre Weisheit verstehen. Geistlich reife Menschen werden die Weisheit Gottes immer verstehen, weil sie einfach ist. In diesem Zusammenhang sagt er uns, dass Jesus die Weisheit ist. Wenn ich sehe, wie viele Christen ihr Leben auf menschliche, irdische Weisheit gründen, ist das wirklich traurig. Ich sage das nicht verurteilend, denn ich verstehe die Versuchung. Im Grunde genommen haben wir nie wirklich gelehrt, sich ganz auf Gottes Weisheit zu verlassen, die in Jesus Christus liegt. Ich habe viel über die Gemeinde nachgedacht, sehr viele Jahre lang. Und wenn du wirklich darüber nachdenkst, basieren fast alle Aspekte der Gemeinde entweder auf dem alten Bund oder auf den Prinzipien dieser Welt. Denk mal darüber nach. Ein Lobpreisleiter ist eine Idee des alten Bundes. Im neuen Bund gibt es ihn nicht. Die Art und Weise, wie wir Leiterschaft organisiert haben, entspricht meistens dem System dieser Welt. Auch wie wir in der Gemeinde mit Geld umgehen, hat nichts mit dem Herzen Gottes und dem neuen Bund zu tun. Wenn du wirklich in die Gemeinde hineinschaust, wirst du feststellen, dass es entweder der alte Bund oder menschliche Weisheit ist. Doch ich habe gute Nachrichten für dich. Jesus baut seine wahre Gemeinde und die wahre Gemeinde hat mit Gottes Weisheit zu tun, die Jesus in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, ich muss morgen noch einmal darüber reden. Bis dann, Leute!